wie rum man fällt, das Bild hängt schief und ich seh es negativ. In meiner Welt, in meiner Welt ist nichts mehr schön. Verfickte Kacke, Alter.